Siebtens, so wenig Lebensmittel wie möglich verschwenden. Jede und jeder, Restaurants, Unternehmen. Allein Europa verschwendet 173 Kilogramm Lebensmittel pro Person und Jahr. Rechnerisch fast ein halbes Kilo pro Tag. Diese Praxis möglichst abzustellen, spart Flächen für den Anbau. Es hilft zudem, den Wert von Lebensmitteln zu entdecken, macht Spaß und schont den Geldbeutel. Achtens. Sich 15 Minuten am Tag oder 2 Stunden in der Woche mit der Natur beschäftigen. Jede und jeder. Den Balkon begrünen, Gemüse anbauen, im Park spazieren, in den Wald gehen, mit anderen über Kräuter sprechen, etc. Die Beschäftigung hilft, ein engeres Verhältnis zur Natur zu entwickeln oder zu pflegen und deren vielfältigen Wert besser zu begreifen. Man schützt nur, was man liebt. Man liebt nur, was man kennt. Außerdem dient es der Entspannung, Erholung, macht uns nachweislich gesünder und zufriedener. Neuntens. Die Städte, wo immer möglich, begrünen. Balkone, Dächer, Seitenstreifen, Hinterhöfe etc. Stadtverwaltungen, jede und jeder. Das ist ein Gewinn für die Biodiversität, kühlt die Innenstädte, stärkt unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wichtig ist auch hier die Vielfalt. Bäume und Sträucher mit Blüten und Beeren statt Thuja, Wiesen statt Rasen, Totholz statt Rabatten. Und das Ganze darf gerne etwas unordentlich aussehen. Mit etwas Übung entdeckt das Auge auch darin Schönheit.